Was ist die Schmeichelei? Die Schmeichelei ist eine Sünde, die darin besteht, dass man jemanden täuscht, indem man fälschlich von ihm oder anderen Gutes in der Absicht aussagt, davon einen Vorteil zu haben. Das ist eine Sünde gegen die Gerechtigkeit vor allem, weil man die Absicht hat, einen Vorteil zu gewinnen, dem anderen schmeichelt, um sich selber einen Vorteil zu erwirken.